Es ist der 2. April 2014. Herzlich willkommen zum Wrestling-Podcast mit 1 statt i, nur auf wrestling.com, ebenfalls mit 1 statt i. Ja, der April ist angebrochen und soweit WrestleMania noch nicht Ende März war, heißt das natürlich, WrestleMania kommt bald. Die letzte Raw for WrestleMania aus Washington DC ist vorübergegangen, das heißt, wir müssen mal die Card besprechen. Das heißt, ich werde jetzt die WrestleMania-Card durchgehen, nochmal erwähnen, was denn so bei Raw passiert ist. Und da ist noch einiges Interessantes passiert. Und teilweise muss man da vielleicht nochmal drüber nachdenken, wer denn da jetzt gewinnen könnte. Dementsprechend wollen wir uns das Ganze doch mal angucken. Fangen wir mal an mit den Frauen, mit den ganzen 14 Diven. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass das ganze Roster ist, wie das denn gesagt wurde. Falls irgendwem noch irgendeine andere Diva einfällt, die momentan von der WWE angestellt ist, aber in dieser Divas Battle, Divas in diesem, ja, wie darf man es noch nennen, Invitational. Also es wurde ja jetzt gesagt, um was für ein Match es sich handelt. Vicky Guerrero war mit einem Kommentatorentisch und meinte, sie wüsste es jetzt endlich. Man war voller Spannung und dann kam es, es gibt nur ein Single Fall, alle 14 Diven sind gleichzeitig im Ring, das erste Cover gewinnen, das wird also absolutes Chaos. Also wenn ich mir dann angucke, was für Leute da mal drin sind, Oksana, Rosa Mendes, Eva Marie. Eva Marie vertraue ich da jetzt mehr als Leuten wie Oksana und Rosa Mendes und das soll schon einiges heißen. Da kann man nur hoffen, dass einige Diven schnell aus dem Ring geschickt werden und außerhalb liegen bleiben, bis das Match vorbei ist. Auf jeden Fall gab es bei Raw nebst einem Match zwischen Natalya und Summer Rae. Und Summer Rae hat jetzt einen eigenen Entrance-Song und spielt so ein bisschen so die dreckige, selbstverliebte, arrogante, was sie im Übrigen sehr, sehr gut macht. Also sie übernimmt da jetzt voll die Rolle, die sie in Total Divas hat. Mir ist übrigens aufgefallen, wie lächerlich das eigentlich ist in Total Divas. In der aktuellen Folge, die ausgestrahlt wurde, jetzt zuletzt in Amerika, die ich auch irgendwann nochmal gucken werde natürlich und hier bespreche, da gab es ja halt diese Ohrfeige von Summer gegen Natalya, die ja jetzt schon zigtausendmal im Fernsehen gezeigt wurde. Und das hat man dann ja bei Raw auch weitergeführt sozusagen, indem man dieses Match gebracht hat. Wenn du mal drüber nachdenkst, das sind Total Divas, das wurde vor Monaten ja schon aufgenommen. Aber okay, da machen wir uns mal keine weiteren Gedanken drum. Also jetzt auf jeden Fall Summer Rae vor einem großen Push. Während Fandango, ja, zu Fandango kommen wir nachher nochmal. Auf jeden Fall gab es dann später, nebst dem Match mit Natalya und Summer Rae, noch ein Lumberjill-Match, wo AJ als Divas Championess auf Naomi traf. Allerdings ging es da jetzt natürlich nicht um den Titel und die ganzen anderen Diven standen um den Ring herum. Und da kristallisierte sich dann ganz klar die Story heraus, dass AJ sofort von den draußen stehenden Dieben angegriffen und zurück in den Ring geschickt wurde, währenddessen Naomi, ja, bei Naomi gab es kein Interesse irgendwie einzugreifen, also es zeigt sich ganz klar, alle Dieben gegen AJ ist jetzt so die Storyline, mit der man in WrestleMania reingeht. Das hat man hier mit diesem Match auch eigentlich ganz gut aufgebaut, muss ich sagen. Ebenfalls auch interessant war, an einer Stelle hat sich Tamina dann auch vor AJ gestellt und versucht, die 14 Diven abzuwehren, also die 12 anderen Diven, was natürlich, ja, chancenlos war. Und dann wurde Tamina auch noch ordentlich fertig gemacht. Also diese Bindung wird immer noch so ein bisschen gezeigt. Ich denke aber, bei WrestleMania wird sie dann nicht nur bröckeln, sondern letzten Endes zerfallen. Dann haben wir die Andre the Giant Memorial Battle Royale. Da wurde auch einiges so getan. Es gab verschiedene Singles-Matches mit Leuten, die da drin waren. Ich kann mich zum Beispiel was mit Goldust und Corey Rhodes erinnern. Hauptsächlich hat man aber eine Ausgabe von Piper's Pit gebracht, in der Piper gerade seinen Favoriten herausbringen wollte. Allerdings kam dann The Miz raus und ja, das war ganz klar nicht der Favorit von Piper. Und dann kamen nach und nach noch weitere Superstars dazu. Sheamus, Titus O'Neil, Dolph Ziggler und so weiter und so fort. Die kamen dann alle nach und nach rein. Und ja, Piper hat dann The Miz ins Auge gestochen und ihn gegen Sheamus geschubst, um typisch wie Roddy Piper also ist, erstmal so ein bisschen da den Brawl ausbrechen zu lassen. Und ja, das hat er geschafft. Der Brawl kam und dann kamen die ganzen anderen Teilnehmer dieser Battle Royale noch rausgeeilt und haben mitgemacht. Rey Mysterio kam dann noch mit eigenem Entrance-Song rein und hat da ein paar Aktionen gebracht. Roddy Piper stand die ganze Zeit am Ring und hat zugeguckt. Ja, letzten Endes kam dann Big Show. Alle haben sich auf Big Show geschmissen. Der konnte dann aber alle abwehren, hat alle rausgeschickt bzw. eliminiert, in Anführungszeichen. Das war also hier so der kleine Vorgeschmack. Und letzten Endes stand Big Show dann mit Roddy Piper im Ring. Und Piper hat nochmal Andre the Giant Memorial Battle Royale ins Mikro geschrien. Und auch wenn es nur ein Schreien war, man merkt, Roddy Piper weiß, wie man etwas promotet. Big Show hat dann noch Anstalten gemacht, Roddy Piper unter den Rock zu gucken. Das haben wir dann aber nicht mehr gesehen. Ja, ich bin sehr positiv überrascht, wie man diese Battle Royale immer wieder erwähnt und auch pusht. Das finde ich absolut gut. Da hätte ich nicht erwartet. Ursprünglich hätte ich mal gedacht, die geht absolut unter, aber sie wird in der Main Show sein und ich bin gespannt, was man da macht. Ich hoffe, man bringt da noch ein bisschen auch irgendwas an Storyline für nach WrestleMania oder so mit raus und macht das nicht nur. Bringt da nicht nur so diese 0815 Battle Royale, die Free-for-All Battle Royales auch immer waren. Hoffe ich einfach mal. Dann haben wir The Shield gegen Kane und die New Age Outlaws. Da gab es ein Match, wo Kane gegen einen von den drei The Shield-Membern ran sollte. Da gab es ein Voting in der WWE-App. Roman Reigns hatte 80%. Seth Rollins hatte 11 oder 12 und Dean Ambrose dementsprechend 8 oder 9%. Das hat mich doch stark überrascht, dass Roman Reigns hier so stark abschnitt. Ich hatte für Rollins und Dean Ambrose doch etwas mehr Prozente gerechnet. Ja, letzten Endes war das Match, worauf man sich wohl eingestellt hat auch. Ging allerdings auch nicht zu lange, denn relativ schnell in dem Match kamen dann die New Age Outlaws noch reingeeilt. Wurden allerdings von den restlichen Teilen von The Shield abgehalten, in das Match einzugreifen. Wurden abgefertigt. Seth und Dean kamen dann in den Ring, haben auf den liegenden Kane hinabgeguckt und dann haben sich alle drei The Shield-Member auf Kane gestürzt und ihm dann noch die Powerbomb verpasst. Oder war es der Punch von Superman Punch von, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall letzten Endes The Shield hier erfolgreich, siegreich und haben die Oberhand über Kane und die New Age Outlaws. Kane natürlich durch Disqualification an dieser Stelle gewonnen. Das irritiert mich ein bisschen. Ich hätte jetzt erwartet, dass, also ich gehe eigentlich davon aus, dass The Shield WrestleMania gewinnt, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Macht man das natürlich eigentlich immer so, dass der nicht gewinnt, bei der Raw davor stark aussieht, um dann halt das, um erwarten zu lassen, dass dieses Team gewinnt und dann gewinnt das andere Team. Das ist eigentlich so der Standard. Da müssen wir bei dieser Sendung überhaupt nochmal drüber sprechen. Vielleicht hat man es auch einfach gemacht, weil das Publikum zufrieden ist und eher die Veranstaltung kauft, wenn The Shield hier auch nochmal erfolgreich aussieht. Ich weiß es nicht, was da jetzt die Philosophie hinter war. Ich hoffe, die Philosophie ist nicht, dass man The Shield nicht gewinnen lässt. So, in der WrestleMania Pre-Show haben wir das Fatal 4-Way Tag Team Championship Match. Cesaro Swagger gegen Rey Bexel gegen die Usos gegen Los Matadores. Das hat man relativ stupide, aber ehrlich gesagt doch gar nicht so schlecht beworben, indem man die Faces gegen die Heels in einem 8-Man-Tag-Team-Match antreten gelassen hat. Also Rey Bexel und Cesaro Swagger gegen die Usos und Los Matadores. Ja, das war ein sehr schönes Match, muss ich wirklich sagen. Die haben ihre Zeit bekommen und haben ein feines Match mit Non-Stop-Action, schnellen Spots und so weiter abgeliefert. Absolut Daumen nach oben. Und am Ende, ich weiß nicht, wie die Fernando und ich weiß nicht genau, wie sie die beiden Los Matadores nennen, ich kann sie eh nicht auseinanderhalten. Auf jeden Fall, eine Los Matadores hatte ein Crossbody zeigen wollen, wurde von Swagger direkt in den Ankle-Lock genommen im Fluger und hatte dann so ein bisschen den Fuß verletzt halt und der andere Los Matadores kam dann, hat seinen verletzten Part rausgerollt, sich dann hingelegt, die Verletzung vorgespielt. Swagger ist hingegangen und dann gab es den Roll-Up von einem der Los Matadores und den Sieg für das Face-Tag-Team. Das ist typisch, dass man das hier macht mit dem Face-Tag-Team natürlich. Noch gehe ich davon aus, dass die Usos die Titel behalten in diesem Match. Könnte auch sein, dass man Cesaro und Swagger die Titel gibt. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das könnte vielleicht hier stark darauf hindeuten, auch weil Swagger ja diesen Pinfall eingesteckt hat. Auf jeden Fall eine gute Promotion für das Match. So, dann kommen wir zu den größeren, wichtigeren Matches. Den Main Matches. John Cena gegen Bray Wyatt. Da gab es sehr interessanten Aufbau. Und zwar hat man Bray Wyatt gegen R-Truth gezeigt, um halt Bray Wyatt nochmal ein bisschen herauszuheben. stechen zu lassen, beziehungsweise ihn nochmal richtig aufzubauen. Meiner Meinung nach war das Match ein bisschen lange dafür, dass man Bray Wyatt aufbauen wollte, aber natürlich letzten Endes ist Abigail Sieg für Bray Wyatt und er hat sich dann, nachdem Truth und Xavier Woods, der noch in den Ring kam, abgefertigt wurden, gab es dann so diese typische Follow-the-Buzzards-Position im Ring und ein Scheinwerfer auf The Wyatt Family und ansonsten abgedunkelt. Und auf einmal schlich sich dann ein weiteres Individuum von hinten an mit Schafsmaske auf und so einem blauen Anzug. Blaumann, ja, Blaumann ist ja nicht wirklich, so einem blauen Anzug wie Eric Rowan den auch trägt. Und ja, da gab es dann seltsame Blicke. Dann hat sich Schafsmaske und Schafsmaske haben sich dann angeguckt und Luke Harper, der den Blick auf den Hinterkopf hatte, dieser Person, hat dann ganz erschrocken geguckt und auch die Schafsmasken waren sich ein bisschen suspekt zueinander. Und Bray Wyatt, ja, war das auch nicht so ganz suspekt. Und dann hat das Individuum die Maske abgenommen. Darunter war ein sehr böse guckender John Cena, der dann erstmal, ich glaube, Eric Rowan oder Luke Harper den Attitude Adjustment verpasst hat. Das Ganze sollte dann auch noch mit Bray Wyatt passieren. Der konnte daraus allerdings auch entweichen und war dann außerhalb des Ringes. Und ja, Cena hat dann erstmal ordentlich Stimmung gemacht im Ring. Ist erstmal hinauf und hinab gesprungen und er kam auch sehr positiv an, muss man sagen. Bray Wyatt hockte dann am Entrance, auf der Entrance-Rampe und hat vor sich hingesungen und versucht sich zu beruhigen, hat dann noch ganz diabolisch gelächelt, also hier ganz fantastisch wieder seine Rolle gespielt, während Cena da ordentlich Stimmung gemacht hat. Das fand ich ganz hervorragend. Cena in dieser Sendung, fand ich, war wieder mehr wie früher, so richtig cool und innovativ und einfach jünger und so, das fiel mir sehr gut und das merkte man auch daran, dass John Cena nach dieser Aktion ja doch deutlich gut bejubelt wurde und weniger negative Stimmung zu hören war, als es sonst der Fall ist, fiel mir sehr gut und Cena in diesem Anzug, das wirkte wieder mehr so ein bisschen wie die frühen Zeiten, so ab so 2004, 2005, als Cena richtig in war und richtig stark bejubelt wurde, als er noch richtig cool war. So war das. Also fand ich hervorragend, diesen Aufbau. Ich finde das schön, wie man jetzt, nachdem Bray Wyatt immer so seine Mindgames gespielt hat, John Cena da so ein bisschen hinstört. Das ist doch auch ein sehr cooler und neuer Aufbau. Und Cena wurde dann später Backstage noch von Renee Young interviewt und auch da ein sehr gutes Promo-Segment und ja, am Ende meinte er, Bray Wyatt will Veränderung, ja, Bray Wyatt bekommt Veränderung, wenn er Cena ihm am Sonntag mal ordentlich in den Arsch tritt und ja, eine sehr gute Promo auch wieder. Also Cena stellt das hier auch wieder sehr gut raus, dass es ihm um seine Legacy, sein Erbe sozusagen geht, das, was er hinterlässt. Fantastisch gemacht. Eminem, das Eminem-Video-Package leider nicht gesehen bei Raw, wenn ich mich recht entsinne. Aber sehr guter Aufbau, ganz hervorragend, wirklich ganz hervorragend. Das mit der Maske ist eine Top-Idee gewesen. Cena hat dann noch eine richtig emotionale, wirklich gute Promo gehalten. Also Cena gefiel mir bei dieser Raw ganz hervorragend. Der war wirklich viel cooler und wieder so jung und wie früher halt. Einfach, als es noch cool war, ein Cena-Fan zu sein. Fand ich gut. Daumen nach oben. Bray Wyatt hat übrigens am Anfang der Raw ein Promo gehalten, so ein aufgenommenes, was dann am Titantron abgespielt wurde. Und da hat er dann ein Zitat von CM Punk gebracht, von wegen, do I have your attention now, kids? Das fand ich schon recht fies, aber klasse gemacht auch. Dann haben wir Undertaker gegen Brock Lesnar. Das Segment der beiden hat Raw eröffnet. Das hat den Hintergrund, dass der erste Teil von Raw Head-to-Head lief, also parallel mit, ich weiß nicht, ob es das Staffelfinale war oder so, oder Staffelanfang, auf jeden Fall regulär, nicht regulär, sondern parallel lief mit How I Met Your Mother und ja, um dann nicht zu große Verluste einzuziehen, hat man sich in der WWE dann halt dazu entschieden, ein großes Segment direkt zu Anfang zu bringen und ja, das Rating, so zwischen, was am Ende wohl so bei 3-1, 3-2, 3-3 liegen wird, zeigt auf jeden Fall, dass man da sehr gut dabei war. Es gab einen Aufschwung sogar. Das ist umso stärker zu bewerten, wenn man halt mit einberechnet, dass How I Met Your Mother lief. Und Raw mit seinen 4 Millionen Zuschauern ist im Gegensatz zu diesen ganzen Sendung in Amerika ja schon relativ gering von der Einschaltquote, muss man sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele How I Met Your Mother gucken, aber ich weiß wohl, wenn die neuen Folgen von Walking Dead laufen, die haben dann schon 15 Millionen Zuschauer. Das ist schon eine ganze Menge. Na, auf jeden Fall, Undertaker kam raus und hat dann so seine typische kryptische Promo gehalten, war allerdings auch sehr gut, ging so darum, dass 21 Gegner bei WrestleMania gegen ihn schon gefallen wären und dass er sich zwar nicht als besser betiteln würde, aber bei WrestleMania halt immer über den anderen stand und dass Brock Lesnar sich wie alle anderen auch an diesem Sonntag entscheiden müssten, ob er Undertaker mit nach unten ziehen würde ins Wasser oder ob Brock Lesnar noch zurück ans Ufer schwimmen würde, das versuchen würde. Und Undertaker meinte dann, dass bisher alle versucht hätten, noch zurück ans Ufer zu schwimmen, aber niemand es bisher geschafft hätte. Undertaker meinte dann auch, dass es unausweichlich wäre, dass irgendwann die Streak gebrochen werden würde. Das hat dem Publikum gar nicht gefallen, da gab es starkes Buhen. Auf jeden Fall kam dann Brock Lesnar natürlich noch raus, als Undertaker dann zum Rest in Peace ansetzen wollte. Und Brock Lesnar hat dann immer Anstalten gemacht, zum Ring zu laufen. Da gab es dann sehr starken Jubel, ist dann wieder ein Stückchen zurückgegangen und da gab es ein starkes Ausbuhen. Das Publikum hat da sehr gut mitgespielt. Überhaupt das Publikum in Washington DC war durchweg sehr, sehr gut. Und Lesnar immer wieder diabolisch gelächelt. Irgendwann ist er dann aber auch noch, ist er dann wirklich noch zum Ring. Also er hat erstmal den Ring umrundet. Und ist dann hochgegangen, beziehungsweise Paul Heyman hat an der einen Seite einen Stuhl in den Ring geschoben, sodass Undertaker abgelenkt war, Lesnar konnte in den Ring und dann gab es wahrhaftig eine Clothesline gegen den Undertaker und einen F5. Und an der Stelle dachte ich nur, Attacken gegen den Undertaker vor seinem WrestleMania-Match zu zeigen noch, das ist doch sehr riskant, das hätte ich wirklich nicht gemacht und ich habe auch wirklich gehofft, dass da nichts passiert ist. Ich habe nichts weiter gehört, dementsprechend scheint da wohl nichts passiert zu sein. Hat es ja einen Grund, dass Undertaker nur noch ein Match im Jahr und zwar das bei WrestleMania bestreitet. Der ist halt einfach, der Körper ist absolut Panne. Nach dem WrestleMania-Match ist es immer ziemlich, 90%ig klar, eigentlich noch höher, dass er sich danach verletzt und erstmal wieder Pause machen muss, bis er dann nächstes Jahr bei WrestleMania wieder ein Match bestreiten kann. Dementsprechend war das hier schon sehr riskant. Letztendlich aber sehr gut. Brock Lesnar hat dann noch, sich so ein bisschen ausbuhen lassen. Das war wirklich gut gemacht. Ein schönes Promo-Segment gewesen, um in die Raw zu starten. Und man hat hier nichts Umwerfendes gebracht, aber so das typische kryptische Undertaker und Brock Lesnar als Beast. Also das war schon ein guter Aufbau. Dann haben wir Daniel Bryan gegen Triple H. Und letztendlich natürlich dann auch Randy Orton, Batista und den Gewinner von Daniel Bryan gegen Triple H im Main Event. Ja, da gab es Verschiedenes zu. Erst einmal kam relativ früh in der ersten Stunde von Raw, glaube ich sogar noch, Triple H und Stephanie raus und meinten, dass sie das Yes-Movement am Sonntag beenden werden, beziehungsweise Triple H meinte das natürlich. Und haben sie nochmal drüber gesprochen, wie die heutige Zeit, die heutige Jugend doch immer nur Teil von etwas sein wollte, aber nicht wirklich loyal ist. Dann meinten sie, ob die Leute sich denn noch daran erinnern könnten, vor einem Jahr, da war doch diese Sache direkt nach WrestleMania, die so groß war, und dann haben sie angefangen mit dem Fandangoing, also und so weiter, und das Publikum hat dann natürlich ein bisschen mitgemacht, und Hunter meinte, ja, jetzt erinnert ihr euch, und wie war noch der Name von dem Typen, Fandango, und das war dann Stephanie, und Triple H meinte dann, nein, nicht Fandango, sondern Fandango. Und Fandango hätten alle auch fallen gelassen nach dieser kurzen Zeit, was schade wäre, denn Fandango wäre doch ein solider Wrestler, ein B+, vielleicht sogar A-, ich weiß nicht, ob er A- gesagt hat, Player, aber die Leute haben ihn halt fallen gelassen und so weiter, und genauso wird es leider auch mit Daniel Bryan sein und einem Yes-Movement, denn das Yes-Movement wäre doch nur ein Mythos und so weiter und so fort. Das war sehr interessant, dass man hier Fandango erwähnt hat. Und an der Stelle vielleicht auch mal ganz interessant, über Fandango zu reden. Ja, die Zeit von Fandango ist, denke ich, vorbei. Da wird jetzt Summer Rae mittlerweile schon stärker gepusht als Fandango. Der hatte zwar auch noch ein Match bei Raw und kam auch mit Summer Rae raus. Letzten Endes ist jetzt Summer Rae durch Total Divas aber wohl diejenige, die in den Spotlight kommt und wohl eher Auftritte haben wird. Und die interessante Sache ist, bei Fandango, mit dem Fandangoing hat man aufgehört. Die Frage ist nur, haben die Leute ihn wirklich fallen gelassen oder liegt es daran, dass vielleicht die WWE ihn fallen gelassen hat und nicht wirklich genutzt hat? Das ist so eine interessante Sache, die man dann nochmal diskutieren könnte. Dann kam Batista raus, es war ja in Washington DC, seine Heimatstadt, und Batista hatte extra ein Basketball, was auch immer, T-Shirt an von Georgetown oder so ähnlich, hoffe ich jetzt einfach mal, nicht so meine Sportart, damit auch ja bejubelt wird. Das war dann so Mixed Reaction, es gab teilweise zwar leichte Batista-Chants, aber das Publikum war dann doch irgendwie mehr gegen Batista als überhaupt. Was jetzt aber auch nicht schlimm war. Und Randy Orton kam dann auch noch später raus. Und ja, es zeigte sich doch hier recht klar, dass hier keiner wirklich jetzt noch so auf einer Seite steht. Und Triple H meinte dann noch, dass Batista aufpassen. Er meinte dann auch ein schönes T-Shirt. Hast du das zusammen mit der Brille gekauft, nachdem die letzte Woche runtergefallen ist, also entfallen ist, als es ja die schallende Ohrfeige von Stephanie gab und die Brille mit runtergefallen ist? Und Triple H hatte dann vorher noch ein Videopackage gezeigt, wo ganz viele der großen Stars gezeigt wurden, die dann halt aber irgendwo immer fallen gelassen wurden, beziehungsweise zumindest wurde das so dargestellt, als wären die alle nicht ewig da gewesen, sondern irgendwann immer vergessen, nur Triple H wäre halt immer da. Und ja, das war so ein Lobhymne auf Triple H, gesprochen von Stephanie McMahon aus dem Off. Das war richtig wundervoll, richtig schleimiges Video, richtig gut gemacht, vor allem, dass dann noch Stephanie das Video gesprochen hat, das war echt gut gemacht. Richtig, richtig mies, aber richtig toll. Und Triple H meinte dann noch, dass nur einer in einem Spiel gewinnen könnte und er wäre the game, das Spiel und so weiter und so fort. War sehr gut. Und Randy Orton kam dann noch dazu und Randy Orton hat dann versucht, sich auch wieder ein bisschen einzuschleimen. Letzten Endes führte dazu, dass Triple H das Match zwischen Randy Orton und Batista, was es ja später am Abend noch geben sollte, zu einem No-Disqualification-Match gemacht hat. Und er ist dann rausgegangen. Und Batista und Randy Orton standen sich dann noch gegenüber. Randy Orton mit erhobenen Titelgürteln. Das war ein schönes Promo-Segment hier schon mal. Um einläuten zu lassen, was dann später am Abend kam. Nämlich als Main-Event Batista gegen Randy Orton, No-Disqualification. Das war ein erstaunlich gutes Match. Also auch Batista wirkte hier gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, ob der sich jetzt die Woche über richtig Mühe gegeben hat und richtig viel trainiert hat oder gut trainiert hat oder was auch immer. Hier wirkte er echt gut, nicht mega erschöpft und so weiter, wirklich gut. Und ja, es wurde alles genutzt, Stühle, Candlesticks, die Treppen, alles dabei. Und Triple H und Stephanie saßen währenddessen am Kommentatorenpult und Stephanie hat total mitgefiebert, ist mit den Moves mitgegangen und Triple H meinte dann immer wieder, als dann brutale Attacken kamen zu Batista, Batista soll doch The Animal zeigen und Randy Orton sollte The Viper zeigen und Triple H meinte dann, ja, das ist The Viper und das ist The Animal, hat die beiden also angestiftet, sich richtig ordentlich fertig zu machen, irgendwie auch vielleicht mit dem Hintergedanken, dass die beiden dann so ein bisschen K.O. schon sind für das Match am Sonntag. Auch sehr intelligent gedacht an dieser Stelle. Es war ein schönes Match, muss man wirklich sagen. Und nach einer Weile kam dann allerdings Daniel Bryan reingesprungen aus dem Publikum. Das sah man dann erst gar nicht, man hörte es nur an der Reaktion. Und Daniel Bryan war Triple H, voll gegen Triple H gesprungen und hat Triple H dann nach Strich und Faden fertig gemacht, wurde dann noch kurz unterbrochen. Randy Orton hatte dann Daniel noch kurz gegen die Ringtreppe geworfen. Das währte dann allerdings auch nicht lange und dann hat Daniel Bryan praktisch alle drei Heels erstmal ordentlich nach Strich und Faden fertig gemacht. Es gab ein Spear gegen Randy Orton von Batista. Batista hat dann den Kick von Daniel Bryan angesteckt. Randy Orton wurde später auch nochmal von der Ringmatte mit einem Dropkick runtergeschickt von Daniel Bryan. Daniel Bryan hat den Sprung nach draußen gegen Triple H gezeigt, hat Triple H wirklich teils mit dem Kendo-Stick, teils so nach Strich und Faden fertig gemacht und Triple H hat hier fantastisch die Moves von Daniel Bryan verkauft und ist gefallen und immer wieder gestrauchelt, ganz, ganz hervorragend. Und auch hier merkte man wieder, Triple H, Das merkt man, wenn man Triple H zu öfter mal bei einer Hausshow live gesehen hat. Auch Triple H weiß, wie man Stimmung macht, wie man Sachen verkauft und so weiter, wie man das Publikum anstiftet, Stimmung zu bringen oder gewisse Reaktionen hervorzurufen. Also Triple H hat hier wirklich alles gemacht, um Daniel Bryan wirklich so wie den verrückten Face, der hier nochmal richtig verrückt Amok läuft sozusagen, zu verkaufen. Ganz hervorragend, und das Washington Publikum war auch ganz hervorragend. Es gab wirklich richtig laute Yes-Chants da noch, und Triple H lag dann am Entrance-Set und wurde dann letzten Endes noch von Stephanie zurückgehalten, war wirklich wieder sehr, sehr wütend drauf, und Daniel Bryan hat noch gefeiert und zum WrestleMania-Sign gezeigt. Also der Aufbau für dieses Match war wirklich auch sehr gelungen, und vor allem in dieser Stimmung am Ende, das war wirklich gut. Das Einzige, worüber ich mir jetzt wirklich Sorgen mache nach diesem Ende, man hat Daniel Bryan hier sowas von dominierend gezeigt gegen alle drei Heels, alle drei möglichen Herausforderer, gegen die er bei WrestleMania in den Ring, gegen die er bei WrestleMania in den Ring steigen könnte, dass ich mir fast ein bisschen Sorgen mache, dass ob man Daniel Bryan jetzt wirklich zweimal gewinnen lässt. Denn das hier war schon wirklich sehr signifikant stark dargestellt, und das ist ja jetzt eigentlich wirklich nicht so die Art, wie die WWE das macht, wie man überhaupt ein Match aufbaut. Dann gibt es ja verschiedene Theorien schon seit langer Zeit dazu, wie dieses Match stattfinden könnte. Vielleicht das Problem ist, man stellt das momentan so dar, als ob Triple H spielt so eine wichtige Rolle, dass der eigentlich auf jeden Fall in dieses Triple Threat mit rein müsste, und Daniel Bryan allerdings auch. Das heißt, vielleicht bringt man ja irgendwie eine Double Disqualification oder irgend so etwas Komisches, Double Countout, und letzten Endes sagt dann halt Triple H, okay, ich kann jetzt zwar nicht verhindern, dass Daniel Bryan im Main Event kommt, aber dann kommen wir zumindest beide in den Main Event, und dann gibt es einen Fatal 4-Way um den Titel. Das wäre vielleicht eine sehr geeignete Lösung, weil man dann die beiden sehr wichtigen Akteure in diesem Match mit drin hat. Was ich auch schon mal gehört hatte, ist, dass vielleicht Triple H dieses Match, tendenziell Triple Threat Match vor dem, also nicht als Main Event bringt, sondern sein Match gegen Daniel Bryan danach erst, sodass dann letzten Endes nur Randy Orton und Randy Orton und Batista um den Titel kämpfen, und dass Daniel Bryan praktisch durch diese Matchplatzierung gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, in das Match mit reinzukommen. Macht allerdings dann irgendwo auch keinen Sinn, weil Triple H ja auch auf jeden Fall in dieses Match mit rein will. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie man das löst. Ich bin weiter der Meinung, dass man Triple H nicht gewinnen lassen kann, weil der Gewinn müsste dann relativ früh schon auf der Karte sein, und dann wäre das Publikum absolut nicht mehr in Stimmung. Ich fände es vielleicht gar nicht so schlecht, das Ganze zum Fatal 4-Way zu machen. Nun hat man bei dieser WrestleMania schon ziemlich viele Matches mit ziemlich vielen Leuten im Ring. Man hat ein Six-Man-Tag-Team-Match, man hat ein Fatal-Four-Way-Tag-Team-Match mit 8 Leuten also, man hat ein 14-Diven-Match mit 14 Diven gleichzeitig im Ring, man hat eine Battle Royale mit 30 Leuten gleichzeitig im Ring. Das könnte ein bisschen zu viel dann auch sein. Andererseits hat man natürlich noch gleichzeitig Daniel Bryan, Triple H, John Cena, Bray Wyatt und Undertaker gegen Brock Lesnar, was natürlich alles Singles-Matches sind, alle Singles-Matches, die weiter oben auf der Karte stehen werden. Und vielleicht fällt es da gar nicht so auf, wenn man am Anfang die ganzen Matches mit vielen Leuten bringt und dann halt zwei solcher Singles-Matches und die dann ein bisschen länger. Vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, wenn oder so schlimm, wenn dann ein Fatal 4-Way kommen würde. Das wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein, wie man das Ganze dann plant und überhaupt, was für eine Reihenfolge die Matches haben werden, wie es jedes Jahr sehr interessant ist. Außerdem habe ich heute gefunden, ist die WrestleMania Stage ich würde nicht sagen fertig, aber auf jeden Fall schon ziemlich weit, und sie ist wirklich gigantisch. Man ist ja wieder in einem geschlossenen Stadion, man sieht die Hallendecke, und ja, wenn man das vergleicht, es ist wirklich gigantisch groß, muss man sagen, aber es sieht wirklich gut aus. Ich hatte ja schon gesagt, dass dieses Lilienblütenzeichen da nachgebaut ist, und darunter sind dann noch diese 3X zu WrestleMania 30. Ganz hervorragend sieht das aus. Ich glaube, das wird sehr gut. Sonst noch irgendwas? Ich bin mal wirklich gespannt. Also mit dieser letzten Raw hat man mich wirklich nochmal ziemlich gespannt gemacht auf WrestleMania, weil bei einigen Matches bin ich mir jetzt echt nicht mehr ganz so sicher. Also ich meine, bei Undertaker gegen Brock Lesnar hat man genau das gemacht, was wahrscheinlich war. Man hat Brock Lesnar stark aussehen lassen und Undertaker gewinnt bei WrestleMania. Das ist so dieser typische Oldschool-Aufbau. Bei den anderen Matches, es wird interessant. gewinnt The Shield, gewinnt Daniel Bryan zweimal, was macht man überhaupt mit diesem Triple Threat, Fatal Four, was auch immer Match, ich habe keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, wirklich. Ebenfalls noch bei Raw, AJ, ja, und die hatte einen Ring um, die ist nämlich verlobt, und zwar mit CM Punk, was ziemlich überraschend und ziemlich interessant ist, meiner Meinung nach. Das heißt dann wohl, CM Punk hat doch mit einigen alten Freunden aus der WWE noch Kontakt, nämlich mit AJ. Die Frage ist jetzt, lässt AJ nichts an die Wrestling-Expertenpresse weiter oder wie ist das zu verstehen? Auf jeden Fall hört man ja nichts mehr von CM Punk. Dementsprechend scheint AJ da wohl stillschweigend zu verwahren und nicht weiter drüber zu sprechen. Wer weiß überhaupt, ob da irgendjemand in der WWE vorher schon von wusste, dass die beiden sich verloben und vielleicht, ja nicht vielleicht, sondern noch bald heiraten werden. Und AJ plant wohl auch danach Chicago zu ziehen. Da scheint sich also welche gefunden zu haben. Zwei hervorragende Wrestler, wie man ja sagen muss. Und ja, da kann ich natürlich nur alles Gute wünschen. Sehr interessante Neuigkeit auf jeden Fall, wie ich finde. Und AJ hatte den Ring um bei Raw. Dementsprechend, ja, konnte es praktisch nur irgendwem auffallen, letzten Endes. Ja, dann hatte ich ja noch die WrestleMania-Pressekonferenz geguckt, die wahrhaftig um 17 Uhr war, wie ich das hier mal ausgerechnet hatte. Ich hatte mich also nicht vertan, es war korrekt. Das Ganze habe ich dann noch geguckt, ging eine Dreiviertelstunde. Aus dem Hard Rock Café in New York, wo ja früher die WWE schon mal ihr Restaurant, beziehungsweise ihren Platz hatte, wo während den Pay-Per-Views immer live geguckt wurde mit den Fans. Und ja, jetzt war größtenteils Presse eingeladen, vereinzelte Fans. Es war aber wirklich sehr still, also es war teilweise schon recht komisch, seltsam, vor allem dann, wenn Hulk Hogan und Daniel Bryan alle versucht haben, das Publikum interaktiv mitmachen zu lassen mit den Yes-Chants etc. und What You Gonna Do und so weiter und dann kaum Reaktion kam. Letzten Endes ist es aber Presse und Lacher gab es dennoch und hin und wieder sah man auch, dass die Presse doch recht unterhalten ist, recht unterhalten war, zumindest größtenteils, nicht alle, aber es war eine unterhaltsame Pressekonferenz, es gab keine neuen Informationen für uns, nichts Neues, es war eine ganz stupide Pressekonferenz für die Presse, ja, Pressekonferenz für die Presse, so ist das. Interessant vielleicht, man hat eigentlich nur den Main-Event zwischen Randy Orton, Batista und dann halt Daniel Bryan oder Triple H umworben. Ansonsten hat man eigentlich fast mehr das WWE Network umworben als irgendwas anderes. John Cena war da, hat allerdings mit keinem Wort Bray Wyatt oder sein Match erwähnt. Vielmehr halt so dieses, also John Cenas Promo-Rede bei der Pressekonferenz war darüber, dass man später sagen kann, wenn man WrestleMania zuguckt oder bei WrestleMania war, dass man später so sagen kann, so stolz sagen kann, I was there. Also, dass man sich später noch stolz dran erinnert, da gewesen zu sein, also, dass es um diese WrestleMania-Momente geht. Triple H und Steph haben ihre Reden gehalten. Stephanie meinte, dass sie früher bei WrestleMania 1 etc. dabei war und es live gesehen hat. Und Triple H meinte auch, dass er jetzt mal als Fan spricht, dass er selber großer Fan ist immer noch und so weiter. Vince McMahon war nicht da. Das kann man sehen, wie man möchte. Das ist ungewöhnlich für eine Pressekonferenz. Ich hoffe nicht, dass es heißt, dass Vince irgendwie schlecht geht oder so. Dann hat man ja auch in den letzten Monaten immer mal wieder was von gehört. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass man jetzt wirklich so ein bisschen umschwenken möchte. Zum einen auf die neue Führung, auch wenn dieses Wort schrecklich vorbelastet ist, auf die neue Führung der WWE. Und auch, dass es so ein bisschen diesen Wechsel zu den neuen Stars gibt. Bray Wyatt, Daniel Bryan. Daniel Bryan sah übrigens echt sehr interessant aus in Anzug. Ja, seine Rede ging so ein bisschen darum, dass Träume nicht sind, wenn man nachts schläft, sondern das, was man sich was man vorher im Gedanken hat, vor dem zu schlafen gehen, was unbedingt passieren soll und so weiter. Eine sehr schöne Rede. Batista war da und meinte, dass er gar nicht gerne vor Presse spricht, weil ihn alle so blöde angucken und er eigentlich gar nicht da sein möchte. Und er hat sich dann lustig gemacht über die Internetfans und meinte dann, dass er seine Skinny Jeans immer dann trägt, wenn er die Leute nerven möchte. Und er hat sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht über die Internetfans, die sich so über ihn aufregen und so weiter. Hier merkte man ganz besonders, dass also bei Raw werden die Texte von Batista teilweise ja ganz schrecklich auswendig gelernt und so weiter, weil er da immer seine Texte bekommt. Und bei Pressekonferenz hatte Batista einen Zettel mit und meinte direkt, wer auch immer diesen Text geschrieben hat, dieses schreckliche Skript für ihn sollte gefeuert werden, es sei denn, es war Steph, und hat dann halt frei gesprochen. Und da merkte man dann auch wieder ganz klar, Batista ist ein ungemein cooler Typ, der wirklich gut unterhaltsam reden kann, also wirklich ein sehr cooler Typ mit gutem Humor und so weiter. Und auch Daniel Bryan hat hier eine wunderbare Rede gehalten. Auch bei Daniel Bryan merkt man es leider oft bei Raw, dass seine Reden geschrieben sind und er nicht frei reden darf, beziehungsweise sich seine Rede zumindest selbst ausdenken darf. Das merkt man bei der Pressekonferenz sehr gut. Das war auch eigentlich das Zentrale, was mir dann letzten Endes noch im Kopf geblieben ist. Josh Matthews hat das Ganze eingeleitet, hat dann zu Nikki, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Vereine nicht verwechsel. Bree ist diejenige, die mit Daniel Bryan verlobt ist, und das hat Josh Matthews dann auch gesagt, und dann wollte er Nikki, also die Freundin, ja, nur Freunde von John Cena etwas fragen, und er meinte dann auch die Verlobte von John Cena, und Nikki meinte dann, danke, dass mich jeder hier auf diesen Schmerz anspricht und so weiter. Das war ganz lustig. Ansonsten, wie gesagt, ist bei der Pressekonferenz nichts weiter passiert. Gab dann noch die Möglichkeit, Fotos zu machen für die Presse. Also so die Standardsache. Ja, WWEs Pressekonferenzen sind ja immer ein bisschen anders als so die normalen Pressekonferenzen. Es ist halt immer, ja, WWE drückt in alles, was sie machen, immer so ein bisschen diesen Entertainment-Faktor mit rein. Ist aber ja auch nicht schlecht. Es war eine unterhaltsame Pressekonferenz. Habe ich gerne geguckt, da im Hard Rock Café, habe mich weiterhin gespannt auf WrestleMania gemacht. Ich mag es, wenn jetzt so viel ausgestrahlt wird auf dem WWE Network. So, und dann bleibt mir zu sagen, recht lange Sendung heute. Ab morgen bin ich in Hamburg bis Sonntag. Das heißt allerdings nicht, dass ich mich nicht weiter melden werde. Das heißt, morgen am Donnerstag wird es wohl eine Aufnahme geben, da könnte man dann nochmal, da werde ich dann mal Main Event zum Thema machen. Ich nehme nicht an, dass da viel passiert ist, wird wahrscheinlich größtenteils in Werbung gewesen sein, wenn man da jetzt schon als großes Match Sheamus gegen The Miz anbewirbt, was jetzt nicht so, ja, was mich jetzt nicht so heiß macht, das Match. Nichtsdestotrotz wird das natürlich geguckt. WrestleMania Today läuft Donnerstag, Freitag, Samstag. Wobei ich nicht genau weiß, das ist wahrscheinlich so am Donnerstag in Amerika, es wird Donnerstag wahrscheinlich so in Amerika ausgestrahlt, dass es für uns praktisch freitags morgens ist. Das heißt, am Freitag wird erst über WrestleMania Today gesprochen. Donnerstag, Freitag werde ich mich melden, das sollte kein Problem sein. Das Hotel hat laut eigener Aussage WLAN auf dem Zimmer, das sollte also wohl gehen. Müssen wir mal gucken, am Samstag werden wir dann in Hamburg bei der Live-Aufführung von 3 Fragezeichen sein, abends. Mal sehen, ob da tagsüber vielleicht die Chance ist, irgendwann aufzunehmen. Ansonsten am Sonntag werde ich mich, sobald ich dann zu Hause wieder bin, mit Thomas hinsetzen, die WrestleMania-Card tippen, wie auch immer, also wenn ich das dann geschafft habe, das zu gucken, wird dann auch die Hall of Fame besprochen. Ich nehme an, ich habe das dann zumindest teilweise gesehen, kann da schon mal ein bisschen was zu sagen. WrestleMania Today wird besprochen, SmackDown und so weiter, werde ich auch versuchen, dann noch zu gucken. Auf jeden Fall, ihr werdet weiterhin up-to-date bleiben, wenn ihr meinen Podcast verfolgt. Ich versuche, wie gesagt, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag jeden Tag was aufzunehmen. Wenn dann mal ein Tag dazwischen ist, an dem es nicht gelingt, seid mir nicht böse, bin halt unterwegs, aber ich gebe mein Bestes, um euch auf dem Laufenden zu halten, und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich mich jetzt schon auf WrestleMania, und das ist sehr stark, muss ich sagen. Ich merke es schon wieder, es ist wieder jetzt wie Kindergeburtstag für mich. Yippee-yay, WrestleMania-Zeit ist da. Und dann würde ich sagen, wir hören uns höchstwahrscheinlich morgen wieder. Das war Wrestling Podcast auf wrestling.com mit 1 statt i. Kritik, Lob, Anmerkungen etc. etc. gerne im Kommentarfeld unter diesem Artikel, Beitrag, Post. In der rechten Sidebar auf der Seite wrestling.com mit 1 statt i gibt es dieses wunderbare Formular weiterhin, wo man weder Name noch E-Mail eingeben muss. Das ist alles absolut anonym. Kann man einfach seine Frage eintippen. tippen zum Thema Wrestling oder zu anderen Themen. Ich beantworte das in der nächstgelegenen Ausgabe. Da kann man auch gerne, also wenn ihr WrestleMania auch tippen wollt, hier könnt ihr euch gerne da eure WrestleMania-Tipps schicken, dann mit einem Namen noch dabei, dann würde ich die hier auch gerne verlesen. Dann könnt ihr auch am Tippspiel teilnehmen und ich würde das dann ebenfalls mit auswerten. Und ja, dann würde ich sagen, werden wir uns höchstwahrscheinlich zu 99%iger Wahrscheinlichkeit, also 95%iger Wahrscheinlichkeit, gut, dass ich das jetzt auch noch formulieren kann, werden wir uns morgen wieder hören. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, begleitet mich doch gerne oder ich begleite euch gerne auf eurer Road to WrestleMania, indem ihr meinen Podcast hier hört. Und ja, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.